Und schlanke Wipfel rauschen in des Mondes Licht, in des Mondes Licht. Des Verräters feindlich lauschen wird der Holde nicht. Die Nachtigallen schlagen, ach, sie flehen dich. Mit der Töne süßen Klagen fliehen sie für mich. Verstehen des Rosens Seelen, kennen Liebesschmerz, kennen Liebesschmerz. Rühren mit den Silbertönen jedes weiche Herz. Lass auch dir die Brust mögen.